Ich spreche mit Ke Wai Wong. Sie ist Redakteurin der Radio Z-Sendung China Süß-Sauer und hat für uns den Text von Yan Cheng übersetzt. Hallo Ke Wai. Was ist deine Muttersprache? Deutsch und Chinesisch. Von welchem chinesischen Idiom sprechen wir da? Mandarin. Beherrschst du auch andere chinesische Dialekte? Kantonesisch. Das ist toll. Und welche Sprache benutzt du am häufigsten? Ich benutze Deutsch, weil weitem am häufigsten. Inwiefern unterscheiden sich Chinesisch und Deutsch, Ke Wai? Im Chinesischen ist es halt sehr bildungssprachlich und poetisch und das ist im Deutschen schwer nachzubilden, oder weil deutsche Bildungssprache anders funktioniert als chinesische. Also im Chinesischen arbeitet man mit, wie du siehst, mit vielen klassischen Gedichten und Redewendungen und philosophischen Vergleichen aus irgendwelchen Büchern, die 3000 Jahre alt sind. Und im Deutschen funktioniert das einfach nicht, weil die deutsche Bildungssprache, die wir benutzen, die eigentlich seit der Aufklärung gibt, sehr viel nüchterner, sehr viel mehr auf Fakten. Und wäre ein Text dieser Art auf Deutsch geschrieben worden, wären da viel mehr Statistik drin. Na, nicht so frech. Deutsch kann auch blumig sein. Zum Beispiel Raumluftbefeuchter. Das ist doch auch ein interessantes Wort. Schreibst du selbst auch? Wenn dann nur sehr sporadisch, aber nicht konsequent, nein. Schade. Mit welcher Sprache kann man was am besten ausdrücken? Schwierig zu sagen. Ich finde, man hat ja auch eine andere Persönlichkeit, je nachdem, welche Sprache man spricht. Also man drückt sich ja komplett anders aus. In anderen Sprachen benutzt man andere Tonhöhen, andere Wörter, andere Ausdrücke. Im Chinesischen ist es halt sehr, sehr, also ist das Vokabular eingeschränkt. Man müsste eher, man müsste dann entweder graben nach Wörtern oder Neologismen daraus Wörtern, die bestehen, neue Bedeutung zu dichten. Was natürlich auch die Möglichkeit ergibt, dadurch Zusammenhänge zu schaffen. Je nachdem, nach welchen Wörter, also welche Wörter man benutzt, wie man sich ausdrückt. Und ich finde, im Chinesischen kann man halt dadurch ja viel mehr seine Belesenheit darstellen. Deswegen auch diese ganzen Anspielungen auf Gedichte, Redewendungen, da zeigt sich ja quasi die gesamte Kultur, das gesammelte Wissen der letzten Jahrhunderte, auf das sich die Chinesen beziehen, Jahrtausende. Während Deutsch eine sehr, sehr exakte Sprache gibt. Ich glaube, im Deutschen gibt es einfach sehr viele Synonyme, wo es auf das individuelle Sprachgefühl ankommt, wie man sie verwendet. Also zum Beispiel im Deutschen kenne ich keine einzige deutsche Person, also nicht deutsche Person, also die nicht in Deutschland aufgewachsen ist, die Deutsch perfekt beherrscht als Bayer würde sagen, Zugereister. Und umgekehrt ist es einfacher? Ich kenne schon Deutsche, die Chinesisch perfekt beherrschen, aus dem FF. Im Deutschen ist sehr viel Kopfsache und im Chinesischen, das ist einfach eine höchst emotionale Sprache. Und vor allem, wenn wir im Literarischen sind, also da kann Deutsch ja auch blumig. Und wenn wir an Goethe und Schiller denken, sein, aber auf andere Weise.